Verdi hat bekanntlich nach der Komposition der Aida nicht weniger als 13 Jahre geschwiegen, bis er das nächste große Werk, eben den Otello, veröffentlichte. Dies ist höchst merkwürdig bei einem Manne, der bis dahin eine lange Kette von der ganzen Welt mit Jubel aufgenommener Meisterwerke geschaffen hatte. Was auch der Grund für diese Pause im Schaffensprozess Verdis sei, so zeigt diese Tatsache allein, dass er aus anderem Holze geschnitzt ist als die meisten deutschen Musiker, zu denen schließlich auch Wagner gehört. Verdi stand mit beiden Beinen auf der fest gegründeten wirklichen Erde, während es den Deutschen auferlegt ist, über diese wirkliche Erde hinauszustreben. Daher kommt auch die enge und gerade im Otello so überzeugend formgewinnende Synthese von Verdi und Shakespeare, der menschliche und kraftvolle Italiener und der große Wirklichkeitsdichter, das größte Theatergenie, das die europäische Welt hervorbrachte. Und wenn man vom Unterschied zwischen Verdi und Wagner sprechen soll, muss man vorher von dem sprechen, was sie gemeinsam haben. Beiden ist die Musik nicht Selbstzweck. Beide, so groß sie als Musiker sind, bedienen sich der Musik zu Wirkungen, die nicht allein in der Musik liegen. Wagner zur Verwirklichung seiner dichterischen Vision, Verdi zur Verwirklichung seines Theaters, jener Bühne, auf der Menschen mit vollen, ungebrochenen menschlichen Empfindungen singen und handeln. Dass Mozart eine unendlich glückliche Verbindung zwischen deutschem und italienischem Empfinden darstellt, ist oft genug ausgesprochen worden. Ich glaube, dass im Musikleben der Zukunft die nationalen Eigenheiten der einzelnen europäischen Nationen eine geringere Rolle spielen werden als im letzten Menschenalter. Dafür aber Europa als Ganzes, als Kultursphäre, sich seiner Mission erst noch ganz bewusst zu werden hat.